Und dies hat Don Alonso de Ercilla und Zuninga, Westgote aus Spanien, erfasst. Denn die araukanischen Krieger schmückten sich, um zu kämpfen und um zu sterben, wie die chilenischen Soldaten des Pazifikkrieges, die sich auch wuschen und ihre besten Kleider anlegten, um den Kampf zu beginnen. Auf diese Weise waren sie darauf vorbereitet, in das Valhalla der Helden und Götter einzutreten, an das sie auch glaubten durch die Erinnerung in einem Teil ihres Blutes, um dort von den Walküren und von Wotan empfangen zu werden. Fray de Lizarraga irrte in Bezug auf die Religion der Mapuches. Denn sie besaßen eine, die bedeutend reiner war als die an anderen Orten der neuen Welt. Ihr ganzes Leben war in einem strengen Ritus eingefasst, der demjenigen der Indianer Nordamerikas mehr ähnelte als dem der anderen südamerikanischen Völker. Ähnlich dem Wesen des Inka und noch mehr der nordischen germanischen Weltanschauung. Ganz sicher, dass diese in den höchsten und reinsten Schichten unter den Reches, den Edlen, den nicht vermischten, den reinen Mapuches, vielleicht unter den blonden und weißen Indianern des Fray Gregorio Garcia y de Gay bewahrt wurde. Die Araukaner brachten keine Menschenopfer dar und glaubten an einen höheren, jedoch nicht dargestellten Gott, Nguenechen, Schutzgeist des Volkes. Er war der höchste Pilan, ein Geist, ein unstoffliches, nicht menschenähnliches Wesen. Calvunuque oder Calvuchau, androgyne, gleichgültige, blaue Vater und Mutter. Es ist gut möglich, dass es für den Araukaner eine gemeinsame, alte, mythische Wurzel mit derjenigen der Inkas und der Atumarunas gegeben hat. Der Pilan war eine Art Geist der Vorfahren, ein beschützender Charakter. Man verehrte ihn durch das Feuer und indem man Pulku, Mudai oder Chicha, einem heiligen Getränk, beim Baume Voigue oder Vogui, dem Zimtbaum im heiligen Wald, trank. Das Nguilatum war ihre höchste religiöse Zeremonie. Man tanzte zu dem halluzinogenen Getränk und trank aus dem magischen Pokal des Retschrikura-Stein. Während man gleichzeitig das Shutruka oder Trutruka und das Kulchrun oder Klutrun ertönen ließ, zusammen mit der Pivilka, die einen hohen Ton hatte. Es gab einen Stein mit Seele, den die Araukaner verehrten, wahrheitsgemäß ein Steinchen, das man im Fluss de la Cruz findet, eine Art Amulett, das noch heute herausgeholt wird und auf dem sich ein von der Natur eingraviertes dunkles Kreuz befindet, das eher einem Hakenkreuz ähnelt. In seine Chamatos, also Umhänge, webte der Araukaner einen stilisierten Kondor und auch das Hakenkreuz Swastika. Man glaubt, dass er einen venuschen Kalender besaß, berechnet aus Kombinationen von Sonnen-, Mond- und Venuszahlen, die er in seinen Mänteln und den Keramiken wie auch auf Lederstreifen eingezeichnet hatte. Die Frau wurde hochgeachtet als Heilerin, Kennerin von Kräuter und Pflastern. Die Machi, eine Art Norne der Germanen, eine hyperboreische Frau, die Heilkräfte besaß. Sie musste diese Kunst von klein auf erlernen und Jungfrau bleiben. Das Feuer zündete sie mit zwei Hölzern an, eines weich, das andere hart, das erstere Domo, weiblich, und das zweite Repu, männlich. Das magische Feuer des frühen Abends, Kutschraltun, war auch Maren Puantu, eine der Äußerungen des höchsten Gottes Nguenechen, der Sohn der anderen Sonne, der Lebensspenderin. Die Machis entzündeten das Lagerfeuer Momoltun. Die heiligen Trinksprüche wurden mit einem steinernen Pokal Retschrikura dargebracht, wenn das Feuer angemacht wurde, und im Ritus des Feuers Nguvantu, wenn Antu, die Sonne, stirbt. Es wurde auch an einem hölzernen Altar, einem Stamm, Rehue, zelebriert. Die Mantras der Trinksprüche lauteten Lyagapai und Puam, danach Om. Die Morgendämmerung, Nguvantu, war die besondere Stunde des Machitun, die Versammlungszeremonie der Machis zur Geisteraustreibung und um zu heilen. Der Tod, Lan, war keine natürliche Angelegenheit, sondern etwas, das von außen her durch einen bösartigen Geist, Hue Kuvo oder Hua Lichu, hervorgerufen wurde, der in den Körper eindrang und das die Machi herausholen mussten unter Anwendung der 12 magischen Kräuter und den Wundersteinen Likan. Die heilige Zahl der Araukaner ist die 12. Die Machi trugen ihre Zeremonienkleidung und eine Art roten Achat, wie aus Blut. Eine junge Frau, die Liankan, ließ die Pifilka, die Querflöte, ertönen, und die Zeremonie wurde von dem Dungulve eingeleitet, einem Zeremonienmeister oder Übersetzer der Ekstase der Machi, wie es der Eumolpos für die Apollopriesterin in Griechenland war. Es wurden Woigu-Zweige geschwenkt, sodann der Kranke mit denselben Zweigen in der Ruka, eine Hütte aus Zweigen und Fellen, in welcher man ein Feuer in der Mitte angezündet hatte, bedeckt. Die Einweihungszeremonie der Machi nannte man Ngue Kyreguen. Von unwissenden Pfarrern wie Liziraga wurde dies alles einfach als Hexerei angesehen. Die Wundersteine waren folgende: Likan, Katankura, Pimontue und Chilango, von dem der Name Chilan abgeleitet ist. Letzterer ist ein kristallener Stein, der Krankheiten verhütet. Die Steine wurden nur zur Hälfte bearbeitet, um ihre Kraft ungebrochen bewahren zu können. Es wurden Pfeifen zum Ausräuchern geraucht, genannt Quitra, mit gestampften Blättern eines heute unbekannten Rauschgiftes. Für die Araukaner waren die Steine Auswüchse des Himmels, die man hochachtete, besonders wenn sie von Meteoriten stammten. Obwohl man der Frau so viel Bedeutung wegen ihrer magischen Kräfte zumaß, wie in Hyperborea, war die araukanische Gemeinschaft nicht matriarchalisch, sondern patriarchalisch. Dieser Beweis steht im Widerspruch zu den Äußerungen Professor Wirths. Es ist gut möglich, dass dies in Friesland so war, wo die Mütter, genau wie die Machis, die Aufgabe hatten, die heiligen Lampen zu warten, ohne dass darum die Gemeinschaft matriarchalisch war. Es geschah zu Beginn des Krieges gegen die spanischen Eroberer, dass der Machi der Frau die Zeremonie des magischen Kultes übertrug, um auch am Kampf teilnehmen zu können. Das Zeichen der Macht des Toki war, genau wie bei den Inkas und den germanischen Asen, die Axt, hergestellt aus vom Himmel gefallenem Stein. Sie war somit von Mana durchdrungen und nur der höchste araukanische Führer, Lonko, durfte sie benutzen. Zur Identifizierung wurde dieser Toki genannt, das Axt bedeutet, wie wir bereits sahen. Nguye Toki war der Eigentümer der Axt Wotans, Thors Hammer. Er schmückte sich mit dem heiligen Gefieder Lipi, den Federn des großen Vogels der Anden, dem Kondor, Begleiter und Kamerad des Dehuichem, des Menschen der hohen Gipfel. Im Wald, innerhalb des magischen Kreises, Kuhuer Kulen, umgeben von Kopihues, La Pageria Rosal, von Pehuenches, Araucaria Imbricate, von Koyanes, Notafagua Obliqua, von araukanischen Eichen mit magischer Kraft und von Foguis, den Zimtbäumen, begann der Lonko oder Toki seine ältesten Ahnen anzurufen, sicher jene weißen Götter, von denen er abstammte, wie er behauptete, und die sich heute in der verzauberten Stadt Trapalanda in den heiligen Vulkanen Tronador und Lanin befinden. Zunächst wird er den heiligen Redner Nguyen Pin anhören, der einen Vortrag halten und die Mantras mit großer Genauigkeit vibrieren lassen wird. Die Araukaner maßen dem Wort der Vorträge große Bedeutung zu, wobei dies keine eigenwillige Erfindung von Asilia ist. Noch sind diese kriegerischen Ansprachen der araukanischen Führer an ihre Truppen und an die Feinde vor Beginn der Schlacht homerische Erinnerungen. Die Peni Epatun, die ersten Vorväter anrufend, sagt der Nguyen Pin: Pom Pum Pum Mari Epinarum Animalhue Peni Epatun. Danach kann sich der Lonko, aber nur in Gedanken, ohne Worte an den Ungenannten, den Formlosen, nur Genichen wenden, der in einem heiligen Berg inmitten des Ozeans lebt und der, obwohl er keine Gestalt noch sonst etwas hat, doch weiß ist und, wie Frei Felix José de Augsburgo oder Augusta erzählt, ein Forscher des 19. Jahrhunderts. Das ganze Leben der Männer und Frauen der Mapuches war umgeben von rituellen Zeremonien, um Chicha und Mudai zu trinken, den Ulpo oder Kurantu zu essen, in den Flüssen zu baden und Antu, die Sonne von Pirimapu der Anden im Lande des Schnees, zu verehren. Das war es, was Don Alonso de Ercilla gesehen und kennengelernt hatte. Vielleicht hat er noch mehr erfahren von jener Indianerin Glaura, die eine Norne, eine Walküre gewesen sein mag, eine Nachfahrin der friesischen Frauen. Er durfte dies nicht offen sagen, denn die Inquisition wachte sehr streng in dem großen Kreuzzug gegen den Gral und die weißen Götter von Amerika. Wir sahen bereits, wie Don Pedro Sarmiento de Gamboa der magischen Bräuche und der Hexerei beschuldigt wurde, vielleicht, weil er so viel von Atlantis gesprochen hat oder von Lemuria, einem Kontinent, den die Indo-Arier Zalmali in den Puranas nannten. Aus dem Grunde hat Don Alonso in seiner epischen Dichtung die Araukanerin Troboklus erfunden.